Deutschlandfunk. Das Feature. Mahlzeit und guten Tag, liebe Leute. Es tut mir leid, euch zu stören. Ich komme von draußen, ich bin ohne Obdach zurzeit und ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht eine Kleinigkeit übrig habt. Euch wünsche ich in jedem Fall einen angenehmen Tag, schönen Feierabend und ein gutes Wochenende. Alles Gute euch. Tschüss zusammen. Einen schönen guten Abend. Entschuldigen Sie die Störung und die Belästigung. Ich bin leider zurzeit obdach und mittellos. Ich versuche jedes Tag einen Hostelplatz zu finanzieren. Mir fehlen heute nur noch 5 Euro, um das zu schaffen. Ich bin dabei, ein Feature zu produzieren, in dem es um das Thema U-Bahn-Betteln geht. Mein Anliegen wäre, eine Kleinigkeit zu essen, Pfandflaschen oder ein paar Cent oder sonst eine kleine Unterstützung. Ich wäre sehr mit Dank verbunden. In der Weiterführung des Themas geht es mir speziell um die Optimierung von U-Bahn-Bettlern. Nächster Halt, Jungfernstieg. Übergang zur U2, U3, U4, S1, S3, zum Rathaus und zur Alstertouristik. Für mich kostet es auch immer Überwindung und es ist nicht leicht, immer hier rein zu spazieren. Viele Leute denken, das ist irgendwie gar nichts, oder? Aber dem ist es eben nicht. Entschuldigung, habt ihr vielleicht eine Kleinigkeit übrig? Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und einen schönen Feierabend. Das heißt, man setzt sich zu einem Briefing zusammen, lernt sich kennen, eruiert, wie arbeitet der Mensch im Moment und entwickelt daraus Verbesserungsvorschläge. Ja, also Lust hätte ich erstmal, ja. Kann ich jetzt so stumpf sagen. In jedem Fall. Ja. Obwohl ich sehr stark verzweifle, dass ich irgendwas dazulerne. Es darf ein bisschen mehr sein. Coaching für U-Bahn-Bettler. Feature von Fritz Dietz. Hamburg, Hauptbahnhof Süd. Hier habe ich mich mit dem U-Bahn-Bettler Thomas verabredet, um ihn auf seiner täglichen Betteltour zu begleiten. Nach einer halben Stunde Wartezeit hatte ich schon fast nicht mehr mit ihm gerechnet. Es hat ein bisschen gedauert beim Arzt, war noch beim Arzt, weil ich habe Migräneanfälle. Und ich habe keine Medikamente mehr zu Hause und bin bald wahnsinnig geworden. Geht's jetzt, oder? Ja, jetzt bin ich zum Arzt und dann sagt er, okay, Rezept, aber jetzt für die jetzige Lösung erstmal hier 2 Migräne-Granit, weil ich habe richtiges Pochen in der Stirn gehabt und oh, schlimm, schlimm war das. Solange ich auf ihn warten musste, so eilig hat es Thomas nun, in die Bahn zu kommen, wie er das nennt. Denn nur während der feierabendlichen Rush-Hour läuft es da richtig gut für ihn, sagt er. Nur das Problem ist, wenn wir zu zweit jetzt da reingehen, werde ich nicht viel verdienen. Das ist einfach so, weil ich stehe vor Ihnen. Und sie laufen direkt hinter mir und das ist, ich sag mal so, es fällt halt auf. So, und das, deswegen frage ich vorab, ich mach zwar mein Geld, aber wie wäre das mit einem kleinen Honorar, sag ich mal? Ja, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass ich als Journalist dafür kein Budget habe. Also ja. Ich darf meiner Glaubwürdigkeit wegen Ihnen kein Geld geben, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich sie gekauft hätte. Ja, also ich will ja eigentlich sie bei ihrer Tätigkeit so beobachten, wie sie es normalerweise machen. Ja. Aber ich habe halt die Angst, dass ich halt nicht so viel Geld einnehme, was ich brauche fürs Wochenende jetzt. Also ich behindere sie so wenig wie möglich, sagen wir es mal so. Das ist klar, aber sie müssen mir ja in der Bahn folgen. Und wie gesagt, die Bahn ist voll, man muss sich schon durchdrängeln. Und ich weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren. Lassen Sie uns einfach erstmal anfangen, dann gucken wir, wie es funktioniert. Okay. Na ja, gut, let's go. Forschen Schritts eilt Thomas durch die Menge und die Leute lassen den breitschultrigen Mitvierziger, der dank seiner schweren Lederjacke und der tief ins Gesicht gezogenen Mütze durchaus etwas Grobschlächtiges ausstrahlt, bereitwillig passieren. Ach so, ja, das andere Problem ist, ich habe keine Fahrkarte. Wie machen Sie es normalerweise? Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir einen, ansonsten fahre ich schwarz. Und das Schwarzfahren, von dem habe ich schon ein paar tausend Euro Geldstrafe kassiert. Okay. Was nehmen Sie da für eine Fahrkarte? Ja, muss ich ja die Großbereich Hamburg-Tageskarte nehmen, weil ich fahre ja weite Strecken. Bis nach Munzburg, den Heide und so weiter und dann halt wieder zurück und wieder dahin und so weiter. Mhm. 6,20 Euro kostet sie. Mehr haben Sie nicht noch 1,20 Euro selbst? Ich habe nicht gar nichts, deswegen. Ich muss jetzt spurten, dass ich Geld verdiene. Ich habe null jetzt. Wie gesagt, ich muss gucken, dass ich das Geld fürs Wochenende zusammenkriege und ich habe 2 Tiere. Und die muss ich natürlich auch ernähren. Ich muss auch was essen, ganz klar. Ja. Schauen wir mal. Was für Tiere? Ich habe 2 Katzen. Okay. Die brauchen halt auch jede Woche zweimal einen großen Beutel Katzenstreu. Der kostet jeweils 6 Euro. So, dann 2 Packungen Trockenfutter, die kosten auch jeweils 4 Euro. Das sind schon mal 12, das sind schon mal 16 Euro. Und dann 6 Dosen Nassfutter. Nochmal 6 Euro dazu, also 20 Euro brauche ich allein schon für die Katzen. Aber das sind meine Babys und das ist mir auch egal. Lieber verzichte ich auf Essen, anstatt ich die Katzen hungern lasse. Zu Besuch bei Angelika Eder, Geschäftsführerin von Der Trainerlotse, ein Hamburger Unternehmen, das Freiberuflern aus der Coaching-Branche hilft, sich und ihre Dienstleistungen zu vermarkten. Hallo Frau Eder. Grüß dich, Herr Zietz. Luftige Höhen erklommen. Ich gebe Ihnen mal die linke. Ja, das ist in Ordnung. Kommen Sie rein. Holen Sie Luft. Es geht. Ja, einigermaßen. Offensichtlich sind Sie recht sportlich. Ich bin ganz gut im Training, ja. Ja, das sieht man. Hier kommen andere Leute anders hochgejapst. Okay, nee, ich mache viel mit dem Fahrrad und deswegen sehr gut. Bin ich einigermaßen im Saft. Sehr schön. Ja, merkt man. Ich möchte mich mit der erfahrenen Vertrieblerin und Buchautorin eines Profi-Ratgebers für Neukundenakquise darüber austauschen, ob sich ihre Vermarktungsstrategien auch für U-Bahn-Bettler eignen. Obwohl U-Bahn-Betteln kein anerkannter Beruf ist, sind nicht die ihn ausüben eine Art Solo-Unternehmer, die sich um ihre Kunden bemühen müssen? In der U-Bahn zu betteln ist die essentiellste und härteste Form der Kaltakquise am äußersten Rand der Gesellschaft. Und die Kaltakquise, da denken viele von uns in erster Linie an die telefonischen Anrufe. Und es ist im Grunde genau so, wie Sie sagen, Sie versuchen, einen ersten guten Kontakt mit einem potenziellen Kunden zu knüpfen, um zu sehen, wie er auf Ihre Leistung, das, was Sie ihm anzubieten haben, reagiert. Mit der ganzen Bandbreite an Reaktionsmöglichkeiten. Genau, also man kann dann Informationsmaterial rausschicken, ja. Man kann dann auch nach einigen Tagen nochmal nachfassen, kann dann auch ganz bestimmte Ergebnisse erzielen. Das trifft jetzt auf den U-Bahn-Bettler so nicht so. Richtig. Der U-Bahn-Bettler ist in der fatalen Situation, sofort in diesem Augenblick mit seiner Geschichte, die er erzählt in der U-Bahn, sein Publikum zu fesseln, und zwar so, dass die Portemonnaies rausholen und ihm was geben. Der hat keine zweite Chance, er hat überhaupt keine Möglichkeit, in einem späteren Kontakt etwas gerade zu rücken. Er muss es sofort 100% richtig machen. Aber was verkauft er da? Verkauft er sich selbst? Es gibt diesen schönen Spruch, die eigene Haut zum Markte tragen. Und so fühlt es sich sicherlich an, ist es aber nicht. Verkaufen tue ich eine Geschichte. Das, was mir hilft, meine Zuhörer zu faszinieren, zu begeistern oder zumindest zu interessieren, ist meine Geschichte. Und ich glaube, da liegt ein ganz spannender Punkt, wo wir nochmal eine Parallele haben zwischen den Kunden, wie ich sie betreue, oder jeder Form von Kaltakquise und ihren U-Bahn-Bettlern. Wenn jetzt angenommen ein U-Bahn-Bettler es sich würde leisten können, Sie anzufragen als Akquise-Fachfrau und Sie zu bitten, ihn und seine Methode individuell zu analysieren und vielleicht auch dann zu coachen. Was müsste solch ein Klient vom Honorar für Sie einmal abgesehen von sich aus mitbringen? Eine gute Geschichte zu erzählen setzt voraus, dass ich weiß, wer ich bin, was ich hier tue, was ich erreichen will und wem ich meine Geschichte erzähle. Das ist tatsächlich die professionelle Herangehensweise einer jeden Vermarktungsaktivität. Wer bin ich eigentlich als in dem Fall Anbieterpersönlichkeit? Ich habe etwas anzubieten. In diesem Fall kein Produkt, sondern eine Geschichte. Was ist der Kern dieser Geschichte und wem erzähle ich sie? Nee, das ist die falsche. Entschuldigung. Weil nur die lohnt sich. So, wollen wir hoffen, dass es gut läuft. Eigentlich aber schon, weil ich bin sehr nett, sehr sachlich, rede deutlich klar, verhaspel mich nicht und bin freundlich zu den Leuten und nerv sie nicht. Was ein Problem ist von vielen anderen Leuten, die das auch machen, ist, die erzählen von ihrer Kindheit bis heute eine Story, die stundenlang dauert und dann wundern sie sich, warum sie nur 20 Cent kriegen in einem Waggon. Also Sie wechseln jetzt jede Station in den Waggon, ne? Eigentlich gehe ich ganz hinten rein in diese Durchgehbahn, fange dort an und arbeite mich immer sozusagen einen Waggon oder zwei nach vorne. Und klar, dann muss ich aufpassen, dass keine Bahnkontrolleure kommen. Weil Betteln in der U-Bahn ist verboten, das kostet 40 Euro Strafe. Und aber ich war leider Gottes schon 10 Jahre in Haft. Immer wieder wegen Ladendiebstählen, Betrug, Schwarzfahren, lauter so Müll. Und 10 Jahre für nichts. Und lieber mache ich das jetzt, anstatt dass ich wieder illegale Sachen mache und in Haft komme. Und das sage ich auch den Leuten und dann sagen die Leute auch, ja, sie haben recht. So, das sieht schon mal gut aus. Und dann benutzen Sie alle unsere Einstiegsmöglichkeiten. Zielstrebig entert Thomas den letzten Waggon der eingefahrenen Bahn, stellt sich im Türbereich so auf, dass er die Fahrgäste in den Sitzreihen im Blick hat. So, sehen Sie, wie voll das wird? Sobald die Türen zugehen, geht's los. Schönen guten Abend, mein Name ist Thomas. Ich wollte allen Fahrgästen einen schönen Abend wünschen, schönen Feierabend. Zurzeit bin ich leider obdachlos und mittellos. Und ich würde mich sehr über eine kleine Spende für ein Abendessen freuen. Vielen Dank im Voraus und schönen Tag noch. Nach seiner Ansprache zückt Thomas einen Pappbecher und macht sich auf den Gang durch die U-Bahn-Gemeinde. Und schon klappern die ersten Münzen in den Becher. Vielen Dank, schönen Abend. Immerhin. Also wir probieren das jetzt nochmal mit einer Bahn. Also wir fahren jetzt zurück zum Hauptbahnhof und fahren mit derselben Bahn nochmal hier in diese Richtung, weil das ist die beste Bahn. Und wenn das dann wieder so wenig ausfällt, müssen wir leider das Experiment abbrechen. Weil die Leute, ich habe das schon gehört, sagen, das wird auch noch aufgenommen und auf Tonband und hin und her und ja. Ich bin jetzt die letzten Male weggeblieben. Also ist klar, aber die Leute registrieren das. Sie sehen, sie haben Kopfhörer auf, sie haben ein Mikrofon in der Hand und die können auch eins zu eins zusammenzählen. Das ist leider so. Linienwechsel. Auf der U1 treffe ich einen Berufspendler, der täglich 1,5 Stunden in Hamburgs U-Bahn verbringt und darüber twittert. Sie, sagen Sie mal bitte was? Ja, ich bin auch da. 1, 2, 3, Test. An die 5000 Follower folgen seinen Tweets aus der U-Bahn, wie auch sein Twitter-Account heißt. Seinen bürgerlichen Namen möchte er nicht preisgeben. Wenn ich mal jemanden mitbekomme, der hier bettelnd durch den Waggon geht, dann ist es für mich schon eher unangenehm. Ich versuche mich erstmal wegzudrücken, weil ich auch nicht angesprochen werden möchte. Natürlich, das stürzt mich so in Zweifel. Muss ich jetzt was geben? Soll ich nichts geben? Ich zahle natürlich viel Steuern und das tue ich im Grunde auch gerne, wenn ich weiß, das wird solidarisch verteilt, was ich da gebe. Wenn ein Bettler dann was verlangt, dann denke ich, oh Gott, jetzt muss ich doppelt zahlen. Das will ich eigentlich auch gar nicht. Und dann kommt wieder der Gedanke, oh Gott, bin ich jetzt zu geizig? Also es sind sehr viele Skrupel da im Spiel, die das Ganze sehr kompliziert machen. Übergang zur S1. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, könnten Sie durchaus auf die Bettler verzichten? Ja, natürlich. Am liebsten fahre ich völlig ohne Störung in der Bahn, aber das geht ja nicht immer. Und natürlich wollen die auch über die Runden kommen. Und ich kann auch verstehen, dass es Situationen gibt, wo man vielleicht nicht auf dem Amt gehen möchte und Anträge ausfüllen, weil man vielleicht auch gar nicht in der Lage dazu ist. Ich finde es in Ordnung, wenn die versuchen, ihren Unterhalt so zu bestreiten. Aber man müsste es halt so machen, dass es nicht wie so eine Bedrohung auf der einen Seite oder wie eine unangenehme Belästigung daherkommt. Diese Unterwürfigkeit, die dann manchmal in der Stimme ist, einige von denen präsentieren sich ganz, ganz erbärmlich. Mir ist alles Schlimme auf der Welt passiert und bitte, wenn ich jetzt nur 20 Cent bekomme, dann ist alles wieder gut. Das stößt mich ab, weil das so würdelos ist und ich möchte das eigentlich nicht in unserem Staat, dass sich jemand so präsentieren müsste. Hier dürfen Sie rauchen? Ja. Zurück zu Thomas, der sich nach 3 Beutezügen am Stück eine erste Pause gönnt. Ja, aber jetzt sieht's gut aus. Aber wir haben auch schon spät, schon 7:45. Ach, ich kann das gar nicht alles in einer Hand halten. Hinten ist so viel, dass es runterfällt. Also schätzungsweise, ich denke mal, ich komme hin mit meiner Schätzung. Die war wie? Ich schätze mal 35, 40 Euro ungefähr. Jetzt schon. Aber ich mache noch 2-3 Touren und dann schauen wir mal, wie viel Geld wirklich ist. Es gibt auch noch andere Linien, die gut sind. Aber wie gesagt, das ist meine Stammlinie und da sitzen die meisten Leute drin, die wirklich auch im Portemonnaie was haben. Also denen tut ein Euro zwar nicht weh. Nicht wie die anderen, die Centstücke in Bälle schmeißen oder so. Das sage ich zwar auch nichts, aber wie gesagt, was soll ich mit dem Cent? Das heißt, das Vertriebsgebiet hier, das hat sich so mit der Zeit für Sie erschlossen, oder? Ich habe alle Waren ausprobiert, nach und nach. Und manche gingen gut am Anfang, dann gingen sie ganz, ganz schlecht. Und dann irgendwann bin ich auf die getroffen. Und was mich gestört hat, war halt dieses Gedränge, weil die so voll war. Da so Richtung Blankenese raus? Leute sind geizig. Leute, die Geld haben, sind geizig. Gerade die. Ein Hartz-IV-Empfänger gibt mir mehr Geld als ein Reicher. Leute, die Geld haben, die sammeln das wirklich. Die finden das geil, den Abend zu Hause die Scheine zu zählen oder was ich was. Oder sich ein paar neue Felgen für ihren Ferrari zu kaufen. Machen Sie ja auch. Ja, aber ich kaufe mir kein Ferrari und habe auch keine Felgen für den Ferrari. Ich kaufe mir Lebensmittel. Und ja, und wenn was übrig ist davon, klar, dann gehe ich auch mal ein Bier trinken oder so. Aber erstmal vorrangig ist, dass ich versorgt bin mit Nahrung und meine Katzen. So, und jetzt fahre ich wieder zurück mit Ihnen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Martina Bloch, Inhaberin der Hamburger Agentur für Unternehmenskontakte, hat sich darauf spezialisiert, Anbieter von erklärungsbedürftigen Produkten bei der Neukundenakquise zu unterstützen. Sie hat sich bereit erklärt, Thomas zu coachen. Ich treffe Sie, um Sie über Ihren neuen Klienten zu briefen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob das moralisch vertretbar ist, jemanden dabei zu unterstützen, am Ende Schwarzgeld zu verdienen, das vorbei an allen sozialen Abgaben und so geht und ihn am Ende, wenn seine Angaben zu dem, was er so umsetzt in der Stunde, ihn besser stellt als jemanden, der Hartz IV bezieht. Also die Summen, die da im Raum standen, 50 Euro die Stunde und so weiter, das hat er mir von Anfang an auch erzählt. Ich habe ja auf der einen Tour das auch erlebt, dass er tatsächlich in anderthalb Stunden 50 Euro gemacht hat. Eine zweite Tour, die ich mit ihm gemacht habe, verlief nicht annähernd so gut. Also da war er auch selbst sehr schnell unzufrieden und gab auch auf. Wir haben dann sogar noch versucht zu analysieren, woran es lag. Ich möchte mal diese Summen, ich meine, ich kann es nicht überprüfen, aber ich möchte die mal in Frage stellen. Ich denke mal, das ist eher auf 10 bis 15 Euro sowas im Schnitt, wenn man jetzt wirklich mal so einen Monatsschnitt nimmt, hinausläuft. Ich wollte es einfach mal angesprochen haben. Ich habe mich auf dieses Projekt ja auch eingelassen. Ich stehe da auch dazu. Also ich finde das auch spannend an diesem Projekt, dass ich anders über Menschen, die betteln, auch nachdenke und mir auch Gedanken darüber mache, wie könnte ich denn jetzt deren Situation vielleicht gerade verändern, dass die vielleicht mehr Einkommen haben. Noch habe ich keinen aktiv angesprochen, aber vielleicht kommt das ja im Laufe dieser Aktion noch. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, ein Treffen zwischen einer vielbeschäftigten Geschäftsfrau und einem Bettler zu arrangieren, zumal Bettler in der Regel über keine modernen Kommunikationsmittel verfügen. Da ist sie. Ja, siehst du, vorne ist doch. Große Frau, blauer Mantel. Ich habe direkt einen schönen blauen Mantel gesehen. Ja. Moin. Schönen guten Tag. Martina Bloch. Ich habe den schönen blauen Mann gesehen. Ja, ich habe gesagt, ich bin gut zu erkennen, oder? Und blau ist meine Lieblingsfarbe. Und dann guckt er und sagt, oh, du hast recht. Vor dem Hauptbahnhof begegnet Thomas nun erstmals der Expertin, die seinen U-Bahn-Auftritt optimieren möchte. Wir gehen in die Bahnhofsmission, deren Leitung uns freundlicherweise dieses Coaching in ihren Wärmestuben gestattet. Also den Geschäftsräumen gewissermaßen der Obdachlosen und Bettler. Thomas, wir gehen rein. Ich war schon drin, habe ein bisschen was aufgebaut, dass wir so eine kleine Konferenzsituation haben. Und dann schauen wir einfach mal, wie wir miteinander klarkommen. Kein Problem. Ja? Ich habe Feierabend. Ja, gerne. Ich habe Feierabend, ich habe Zeit. Wetter ist schön. So, wir sind hier so ein bisschen abgetrennten Bereich. Hier? Ja, Tisch 5 ist das hier, hat man mir gesagt. Tisch 5, genau. Das sind Ihre Notizen hier, Tietz, oder? Ich habe Ihnen was vorbereitet. Da liegt ein Block, da liegt ein Stift. Ich habe Thomas Ansprache mal ausgeschrieben. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich sehe ja Thomas heute zum ersten Mal. Und es ist auffällig, dass er schon so viel richtig macht. Weil Sie sehen nicht aus wie jemand, der obdachlos ist. Also die optische Erscheinung ist total nett, sympathisch, nicht verwahrlost, gar nichts. Das ist ein unglaublicher Pluspunkt. Kurzer Einwand, Thomas, du bist doch nicht obdachlos. Nee, eigentlich nicht. Das ist das, was ich auch eigentlich nicht mag, dass ich die Leute da belüge in dem Sinn. Für mich ist es aber im Großen und Ganzen mehr oder weniger eine Notlüge. Was sagt die Expertin dazu? Also ich finde ja, man soll nicht lügen, aber die Wahrheit darf man auch ein bisschen dehnen. Weil obdachlos kann ja auch mehrfach gedeutet werden. Es bedeutet ja nicht nur, kein Dach über dem Kopf zu haben, sondern auch sich vielleicht nicht behütet zu fühlen. Ja? Also wenn man es einfach nochmal tiefer sich anguckt, was so ein Wort ausdrückt, dann ist, glaube ich, obdachlos richtig. Gut, ich wollte es angesprochen haben, weil der Hintergrund meines Einwands war eben auch zu überlegen, wenn man wahrhaftiger an die Ansprache rangeht, vielleicht fühlt sich dann Thomas ja auch in der Ansprache besser. Ist die Frage, weiß ich nicht genau. Ich schlage vor, ja, Sie haben ja den Wortlaut hier auf dem Papier, aber ich kann ihn auch gerne nochmal einspielen, dass Sie da so einen Live-Eindruck auch haben. Ja, sehr gerne. Ja? Ja, sehr gerne. Ich gucke mal, ob das technisch hier klappt. Schönen guten Abend, mein Name ist Thomas. Ich wollte allen Fahrgästen einen schönen Abend wünschen, schönen Feierabend. Zurzeit bin ich leider obdachlos und mittellos. Und ich würde mich sehr über eine kleine Spende für den Abendessen freuen. Vielen Dank im Voraus und schönen Tag noch. Muss ich sagen, Bis auf Kleinigkeiten finde ich Ihre Ansprache echt gut, muss ich mal wirklich sagen. Weil sie ist kurz und knackig. Sie kommt auf den Punkt. Sie sagt genau, was sie will, was sie wollen. Und wirklich viel besser. Also ist eine Kleinigkeit, sehe ich drin, aber es ist wirklich nicht viel. Ja. Sagen Sie doch mal, was fällt Ihnen so als erstes auf? Ich würde nicht mit einem Konjunktiv arbeiten. Also nicht mit diesem, ich wollte Ihnen einen schönen Abend wünschen. Sie wünschen denen doch einen schönen Abend. Ja, ja, machen Sie doch. Mhm. Sagen Sie doch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mhm. Also aktiv in der Sprache. Mhm. Aber es ist wirklich, es ist klitzeklein. Es ist eigentlich nichts. Ich mache das immer so. Mir ist aufgefallen, um da nochmal anzuknüpfen, dass da natürlich eine gewisse Redundanz drin ist. Im Prinzip kommt in der Ansprache viermal vor, schönen guten Tag, schönen Abend, schönen Feierabend und nochmal am Ende einen schönen Tag. Ja, das ist viermal. Ja. Ich mache das intuitiv, weil für mich ist das einfach ein Selbstverständnis an Freundlichkeit und eine Dankbarkeit natürlich. Aber man könnte es natürlich auch reduzieren, dass dieses Schöne nicht in jedem zweiten Satz oder in jedem Satz vorkommt, mehr oder weniger. Was meinen Sie? Ja, ein bisschen variantenreicher ist natürlich prima. Mhm. Und da ist natürlich die Überlegung, wenn Sie doch immer zur gleichen Zeit fahren, ja, ob Sie da nicht sagen, ich überrasche dich jetzt mal. Ich sag mal was anderes. Mhm. Ja, um so ein bisschen mehr Spannung in die Aktion zu bringen. Und die Frage ist, ob Sie sich trauen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich das trauen würde. Weil, ja, ich bin im Vertrieb, aber das ist schon eine besondere Nummer hier. Aber ob Sie sich auch mal trauen und zu sagen, statt zu klauen, habe ich mich entschlossen, lieber Sie zu bitten, mir ein bisschen weiterzuhelfen. Ja? Wobei das natürlich negativ konnotiert ist, ne? Also dann würde er sich ja quasi als jemand outen, der durchaus auch ein Dieb ist, genau, klauen würde. Meine Idee wäre ja eher, ob man das Ganze nicht auch positiver konnotieren kann, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie investieren in ihn, weil er auf ein bestimmtes Ziel zuarbeitet. Ich meine, jetzt in der Ansprache sagt er ja ein Abendessen. Das ist aber ein relativ kurzfristiges Ziel. Ich hatte mal nachgedacht, du hast erzählt, dass du Katzen hast und an denen du auch sehr hängst. Natürlich sind meine Kinder. Also deswegen habe ich mir schon mal im Vorhinein Gedanken gemacht. Ich habe eine Ansprache entwickelt. Ich darf die einfach mal zeigen. Ja, ja. ich lese das mal, oder liest du das mal vor? Hast du das? Ja. Also hier steht, schönen guten Tag, mein Name ist Thomas. Ich wünsche allen Fahrgästen einen schönen Abend. Leider geht es mir finanziell gerade nicht so gut. Und wieder ist ich nicht. Und ich würde mich deshalb sehr über eine kleine Futterspende für meine beiden Katzen freuen, die ich sonst ins Tierheim geben müsste, was eine echte Katastrophe wäre. Vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Tag. Also dann müssen wir aber nochmal was üben hier in Deutsch, ne? Also das ist meine Sprache. Wenn ich das sagen würde, ich es wahrscheinlich, wie gesagt, es war ein Vorschlag. Ich glaube, es polarisiert sofort auch. Und alle, die Katzen nicht mögen, sagen, mich interessieren deine Katzen gar nicht. Mhm. Macht aber ja nichts. Weil die, die sich für Katzen interessieren, sind viel eher dann bereit, was zu geben. Ich denke, ein Versuch ist es auf alle Fälle wert. Ein paar Tage später treffen wir uns alle drei wieder zum Live-Coaching auf der Teststrecke. Ah, da ist sie. Da kommt sie. Die blaue Jacke kommt. Wir gehen ja sowieso in die Richtung, ne? Toll, dass Hallo. Das noch geklappt hat. Ja, mühsam. Also wir haben schon fleißig geübt, ja? Die neue Ansprache. Und was gibt es für Kritik oder für Anregungen oder Anmerkungen? Ich habe eine Ansprache jetzt mir rausgesucht. Ja. Die ist auch ohne die Katzen, weil ganz einfach, als Obdachloser hat man in der Regel nicht zwei Katzen. Ja. Weil Katzen kann man nicht festbinden wie ein Hund, die möchten laufen, frei rumlaufen. Ja. Und wenn ich den Leuten natürlich erzähle, ich habe zwei Katzen, dann würden sie mir natürlich auch nicht glauben, dass ich obdachlos werde. Das stimmt. So, also muss ich das zum Beispiel weglassen. Ja. Ich kann hier mal ganz kurz sagen, wie der neue Text ist, ja, bitte. Den ich rausbringen möchte. Also, kurz stehen bleiben. Ja, lass uns hier in die, ein bisschen, wo es ein bisschen stiller ist. Ja, gut. Ja, hier geht's. Also, der neue Text ist folgendermaßen. Ich sage, schönen guten Tag oder auch schönen Feierabend. Mein Name ist Thomas. Leider habe ich in der Vergangenheit einige Mist gebaut. Und deswegen geht es mir auch im Moment gerade nicht so finanziell nicht so gut. Ich habe aber Gott sei Dank in Zukunft einen festen Job in Aussicht. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn Sie mich bis dahin etwas finanziell unterstützen würden. Oh ja. Vielen Dank für alles und schönen Tag noch. Okay, gut. Das Moin Moin ist wieder weggefallen. Das Moin Moin habe ich deswegen weggelassen, weil ich die letzten paar Tage das probiert habe mit dem Moin Moin und so. Aber dieses Moin Moin kommt nicht so gut an, wie wenn ich sage, ich wünsche euch einen schönen Tag. Okay, ja gut. Und wir sind ja auch hier unterwegs, um es zu probieren. Genau, und dieses tausendmal schöne Tag, das habe ich ja weggelassen und geändert. Gott sei Dank durch Herrn Tietz seine Info und so weiter. Ja, und das funktioniert besser. Gut, ja. Dann bin ich ja gespannt. Ja. Möchtest du einen Kaffee? Ja, gern. Zu Besuch bei dem Journalisten und Schriftsteller Kai Sokolowski. Bist ja unglaublich pünktlich, hätte ich gar nicht gedacht. Der geschätzte Kollege hat sich mir als Sparringspartner angeboten für meinen Selbstversuch als U-Bahn-Bettler. Ich könnte nicht das tun, was du jetzt ausprobieren willst im Selbstversuch. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, mich zu verkaufen. Ich habe das sehr großspurig irgendwie ins Exposé geschrieben, dass ich eben diesen Selbstversuch machen werde. Aber je näher er rückt, umso größer wird die Angst, ganz, ganz klar. Und ich kann natürlich jetzt einfach hingehen und so einen Bettler imitieren. Ich könnte mich irgendwie mal eine Zeit lang nicht rasieren. Ich könnte mir ein paar alte Klamotten anziehen, dreckige Fingernägel, was man sich eben so vorstellt. Die andere Möglichkeit ist aber die, dass ich eben meine eigene Situation tatsächlich auch in der S-Bahn schildere. Das heißt, ich trete dort als eben Vertreter meines Standes sozusagen auf, also als Autor, der ich ja bin, auch Journalist, der ich ja bin. Ich bin Solo-Unternehmer und da aber auch sich das Geld an allen Ecken und Enden mehr oder weniger zusammenkratzt. Es reicht halt einfach nicht, um da wirklich eine ordentliche Altersvorsorge sich aufzubauen. Also die Angst vor Altersarmut habe ich genauso wie du. Auch wenn ich noch ein paar Jahre mehr habe, bis ich in die Rente komme. Aber du hast ein Problem, glaube ich. Du bist ja immer noch in einer viel, viel privilegierteren Situation als die armen Schweine, die das machen in der S-Bahn. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast eine intakte Familie. Du hast was Ordentliches zu essen auf dem Tisch morgens und abends. Du musst nicht Angst haben zu erfrieren im Winter. Du hast eine projizierte Angst vor dem, was passiert, wenn du 70 Jahre alt bist. Interessant an der Sache kann natürlich sein, dass du, wenn du dich in die Situation dieses Thomas begibst, also seine Ansprache benutzt, dass du mal mitkriegst, wie die Leute reagieren auf sowas. Wer guckt runter, wer guckt hasserfüllt, wer guckt mitleidig und wer möchte ganz schnell die S-Bahn verlassen, weil er nicht so recht weiß, was ist denn das für ein Vogel. Es gibt ja auch Leute, die einfach Angst haben vor denen, die ansprechen. Es gibt ja die Bestrebung, eben auch Betteln zu legalisieren. Ja, d'accord, absolut d'accord. Obwohl ich auch manchmal sehr genervt bin von den Ansprechern. Also wenn ich selber einen schlechten Tag habe und tatsächlich meine Ruhe haben will, nervt mich natürlich jedes Geräusch, was halt außerplanmäßig ist. Aber d'accord prinzipiell, ja, natürlich soll das legalisiert werden. Was für ein Unfug, sowas zu kriminalisieren. Die Not reicht doch schon als Strafe. Aber die Legalisierung der Bettelei wäre wieder ein Anlass für den Sozialstaat zu sagen, okay, da müssen wir uns auch nicht mehr drum kümmern. Die Leute sind jetzt Unternehmer in bettelnder Sache. Was sollen wir denen denn jetzt noch irgendwie helfen, zum Beispiel mit einer Klappe? Die können jetzt gut Geld verdienen in der S-Bahn. Was macht er am Tag? 100 Euro? Na super, da kann er sich doch irgendwo eine Butze leisten. Und das ist so ein zweischneidig Ding. Dann führt ja im Grunde mein Bestreben, die Leute zu coachen und sie zu optimieren in diese Richtung. Das heißt also in die Entlastung des Sozialstaats. Also wenn ich jetzt das freie Unternehmertum sozusagen unter den U-Bahn-Bettlern propagiere, dann kann sich der Sozialstaat irgendwann so zurücklehnen und sagen, ja, wir haben es ja legalisiert, du musst halt nur gut sein, dann verdienst du auch. Zurück zur Ansprache Bettler Thomas und Frau Bloch auf der Teststrecke. Meine erste Manöverkritik. Ich empfinde den Text als zu lang. Mhm. Ja, also ich finde noch kürzer werden, eher so in einen schönen Feierabend wünsche ich Ihnen. Ich versuche gerade nach schweren Zeiten wieder auf die Füße zu kommen, habe einen Job in Aussicht, können Sie mich vielleicht bis dahin ein bisschen unterstützen? Also so ganz kurz. Ja, das hört sich auch gut an. Ich habe, wie haben Sie gesagt? Ich versuche gerade wieder auf die Füße zu kommen. Ich versuche gerade wieder auf die Füße zu kommen. Habe einen Job in Aussicht, es dauert noch ein bisschen, können Sie mich vielleicht bis dahin unterstützen? Genau, ja gut. Dann werde ich das jetzt auch im Rückweg mal probieren. Wollen wir gleich weiter, zurück oder? Machen wir wieder zurück, ja klar. Machen wir zurück. Die hat einzelne Waggons. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, genau. Einfach jetzt ist drin. Schönen guten Tag und einen schönen Feierabend. Wollte ich Gästen wünschen. Mein Name ist Thomas. Leider habe ich in der letzten Zeit etwas Mist gebaut. Trotzdem versuche ich wieder auf die Beine zu kommen. Festen Job habe ich auch Gott sei Dank wieder in Aussicht als Koch und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir etwas Unterstützung und wieder mich, wenn Sie mich einfach wieder ein bisschen unterstützen könnten, bis ich meinen Job habe. Danke Ihnen im Voraus und schönen Tag noch. Baumwald. Musste ich noch ein bisschen einschleifen. Ne? Ja. Aber das kriegt er hin, ne? Stockelt noch. Kriegt aber hin, ne? Glaube ich auch. Diesen neuen Text, der muss erstmal wieder richtig hängen bleiben im Gehirn, so dass ich den wirklich abspulen kann, als ob ich den schon seit Jahren sage. Also ist halt im Moment noch ein bisschen neu für mich, tut mir leid, wenn ich dann noch ein paar Fehler drin habe, wie zum Beispiel, dass ich Mist gebaut habe und dass ich einen Testjob in Aussicht habe und Thomas, so weiter. Wir sind hier auf der Teststrecke, also du hast die Möglichkeit jetzt einfach dich auszuprobieren und wenn Frau Bloch den mitgeschnitten hat, den einen, die Aufnahmequalität ist saumäßig, aber der Wortlaut... Das war auch ganz flüssig. Das war so nach dem Motto, ich weiß genau, was ich sage. Ich weiß genau, was ich euch erzählen will. Ja? Wenn man sich das einmal so verinnerlicht hat, hilft das vielleicht, da nicht in Tüdel zu kommen. Ja. Weil ich glaube, in dem Moment, wo sie in Tüdel kommen, dann verlieren sie die Leute. Dann verliere ich das und verliere auch den genauen Ablauf, den ich eigentlich sagen möchte. Hast du jetzt mal überschlagen, was du hast? Und der Part habe ich das jetzt, guck mal. Doch, so viel. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 Euro. Und 2 Brötchentüten. Ja. Das ist gut. Halbe Stunde. Läuft gut, finde ich auch. Nur eine Part. Kann man nicht mäkeln, oder? Nee. Und kein Kupfergeld. Nee. Nur Silber und Bronze, aber kein Kupfer. Ja. Ja. Möchtest du noch einen Kaffee? Oder hast du genug? Du kannst mir gerne noch einen Schluck eingießen, ja. Unterdessen geht auch mein Coaching mit dem Kollegen Sokolowski in die entscheidende Phase. Der Erfolg, wie in dieser Gesellschaft immer, drückt sich durchs Geld aus. Also je mehr Geld, desto besser die Ansprache. Sehr gut gesagt. Ich trage jetzt mal einfach meine erste Ansprache vor. Schönen guten Abend, mein Name ist Fritz. Ich habe meinen Lebtag gearbeitet, aber trotzdem nicht genug verdient für eine ordentliche Rente. Weshalb ich noch eine kleine Lebensversicherung laufen habe, deren Prämie, fast 600 Euro, ich diesen Monat partout nicht zahlen kann. Wenn Sie mich da etwas unterstützen, knapp 400 habe ich schon zusammen. Vielen Dank. Glaubst du nicht, dass die Leute da als erstes denken, Herr Gott, nochmal, wenn der 600 Euro im Monat für eine Lebensversicherung abdrücken kann, was soll ich ihm da noch Geld zugeben? Ich selber habe vielleicht nur eine Lebensversicherung laufen, die 100 Euro Prämie im Monat kostet. Dem gebe ich doch keinen Cent. Ich halte das für nicht so erfolgversprechend. Die Summe ist so hoch. Kannst du da nicht lügen? Nein, also die 600 Euro, da hast du recht. Das kann man nicht bringen. Ich würde es dann einfach weglassen. Ich würde sagen, weshalb ich noch eine kleine Lebensversicherung laufen habe, deren Prämie ich diesen Monat partout nicht zahlen kann. Ja, das würde ich probieren. Das ja. Ob da irgendjemand mit dieser verkürzten Version dann auch tatsächlich bewogen wird, dir Geld zu geben, das wirst du dann ja sehen. Ich glaube, du wirst nichts bekommen. Niemand wird dir irgendwas geben. Ein paar Tage drauf starte ich tatsächlich meinen Selbstversuch und bin um einiges nervöser als befürchtet. So, ich bin jetzt Königstraße und warte auf die nächste Bahn, die meine erste sein wird. Total trockenen Mund. Ich habe mich für ein leicht abgerissenes Outfit entschieden. Zwei Tagebart, graublauer Übergangsmantel, eine schlecht sitzende, etwas verschlissene Stoffhose. Im Turnschuh vorne klafft ein Loch. Meine Brille habe ich mit Klebeband umwickelt, als wäre sie notdürftig geflickt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich werde in diese S-Bahn gehen, die Fahrgäste mit einer Ansprache behelligen und ihnen einen Pappbecher hinhalten. Ich bin tatsächlich zugestiegen. Und wenn gleich die Türen schließen, lege ich los. Meine Ansprache habe ich abrufbereit im Kopf. Hoffentlich. Schönen guten Abend, mein Name ist Fritz. Ich bin auf der Suche nach einer Frau für mich. Alter, Aussehen ist egal. Nur sollte sie möglichst wohlhabend sein. Zwecks der finanziellen Absicherung meines Ruhestands. Spätere Heirat ist nicht ausgeschlossen. Ich selbst habe keine Renten. Sprechen Sie mich bitte vertrauensvoll an, wenn Sie da eine Idee haben. Alle anderen möchte ich um eine kleine Spende für ein warmes Abendbrot bitten. Vielen Dank im Voraus und allen Fahrgästen noch einen schönen Lebensabend. Na bitte, geht doch. Vor Erleichterung, es endlich gewagt zu haben, vergesse ich fast das Schnorren. Und kaum tue ich's, wandern die ersten Geldstücke in meinen Becher. Super, vielen Dank. Schönen Lebensabend. Hallo. Ihnen auch noch einen schönen Lebensabend. Und es passiert nichts von dem, was ich mir vorher in quälenden Bildern ausgemalt hatte. Hallo. Im Gegenteil. Die meisten Fahrgäste reagieren überhaupt nicht auf mich. Und wenn, dann viel freundlicher als erwartet. Das ist alles super. Vielen Dank. Tausend Dank. Hallo. Danke. Knapp 5 Euro. Das ist mühsam. Thomas hat 1,5 Stunden gesammelt, um auf 40, 50 Euro zu kommen. Ich glaube, bei anderen Ansprachen würden die Leute auch nicht mehr geben. Aber so, denke ich mal, gebe ich den Leuten noch eine kleine Geschichte mit, die sie zu Hause erzählen können. Stell dir vor, da war einer in der Bahn, der suchte eine Frau, eine reiche Frau. Das erzählt man doch dann zu Hause, oder? Nach der Rückfahrt nach Altona beschließe ich, den Selbstversuch nicht fortzusetzen. Aber immerhin, ich meine, jetzt bleibt einmal Altona bis Berliner Tor und zurück. Bin ich auf ungefähr 6 bis 7 Euro gekommen. Nicht zu vergessen, die Pfandflasche im Wert von 25 Cent. Und sonst so? Ja, ich muss sagen, die Spannung fällt jetzt ab. Oder ist schon abgefallen. Ich hatte ja vorher doch tierische Angst vor diesem Auftritt in der S-Bahn. Und ich muss sagen, es fühlt sich auch, es fühlt sich nicht richtig an, was ich tue. Es fühlt sich nicht gut an. Es ist eben doch nur ein Auftritt, ein Theaterstück, was ich hier aufführe. Wie gesagt, es fühlt sich nicht gut an. Letztlich hat man ja gesehen, erzählen die Bettler mehr oder weniger die gleiche Story. Und das wird schon seinen Grund haben, dass die alle eben auch ihre Obdachlosigkeit betonen, dass sie ihre Mittellosigkeit betonen. Das wird sich schon am besten verkaufen. So ein Konstrukt, wie ich es jetzt hier gewählt habe, mit der Frauensuche, das glaubt einem keiner. So ist jedenfalls mein Eindruck. Okay, Thomas, wir haben uns ja zuletzt auf der Teststrecke mit Frau Bloch getroffen. Du hast die neue Ansprache oder einfach ein bisschen was Neues ausprobiert. Das ist jetzt so, ich sag mal, 10 Tage her. Hast du das Gefühl, dass dir das Coaching jetzt durch Frau Bloch und ja, wir haben ja auch zusammengearbeitet, hat dir das was gebracht? Nicht sehr viel. Weil die Rhetorik und das Schriftliche ist eine Sache, das aber glaubhaft in der Bahn umzusetzen und auch in der kurzen Zeit. Wie gesagt, ich habe immer nur 2 Minuten Zeit pro Abteil, bis der Zug wieder anhält. Da fahre ich mit meinem alten Hut und dem ein bisschen verändert, wie gesagt, mit meinem 4-wöchigen noch bla bla bla, fahre ich besser und schneller. Okay, ja gut, dann nehme das mal so zur Kenntnis. Ich habe aber den Eindruck, dass du dir ein paar Gedanken gemacht hast, dass du das reflektiert hast, was du da tust und dass daraus jetzt aus eigener Initiative schon auch eine eigene neue Version, eine Ansprache entstanden ist. Ich muss eigentlich dazu sagen, also das Coaching hat schon was gebracht, weil erstens mal habe ich Vertrauen zu Ihnen und auch zu Frau Bloch und auch die Vorschläge, die Sie gemacht haben, waren auch okay. Und ich verwende immer noch Auszüge aus Ihren Vorschlägen, aus Ihren Absätzen, aber nicht mehr den ganzen Absatz. Okay, ja, sehr gut. Das ist doch aber auch eine Art, damit umzugehen. Also finde ich gut. Und vor allen Dingen, ich frage jeden, wie alt schätzt du mich? Jetzt sind die an den Seiten die Haare ganz kurz. Und jetzt sieht man die ganzen grauen Schläfen nicht mehr. Ich schätze mich alle auf Anfang 30, höchstens 35. Ich sage, danke, genau richtig. Ehrlich? Ich sage, ja, ich bin 45. Was? Niemals. Ja, aber das ist jetzt keine Folge des Coachings, dass du zum Friseur gegangen bist. Das machst du sowieso. Ne? Nee, sieht sehr gut aus. Also gut, guter Schnitt. Ganz andere Optik, oder? Ja, schöner Frühjahrsschnitt. Also, und 20 Kilo abgenommen. Auch das noch, sehr gut. Durch Diät und Sport. Sehr gut. Ja, dann erkläre ich unser Coaching offiziell für beendet. Ich wünsche dir weiterhin Erfolg in der Bahn und wünsche natürlich auch Erfolg bei allem anderen, was du dir vornimmst. Ja, viel Glück dabei. Ja, vielen Dank. Es darf ein bisschen mehr sein. Coaching für U-Bahn-Bettler. Feature von Fritz Tietz. Außerdem Autor sprachen und wirkten mit Martina Bloch, Angelika Eder, Kai Sokolowski, der Twitterer @ aus der U-Bahn sowie die Bettler David, Jan, Klaus und Thomas. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Jens Müller. Regie Hüseyin Michael Cirpici. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.